Good morning. Guten Morgen. Let us look at another story here. Lass uns hier eine andere Geschichte anschauen. A story that a lot of Christians know. Eine Geschichte, die viele Christen kennen. It's the story of Martha and Mary. Eine Geschichte von Martha und Maria. I think it is a really, really beautiful picture of worship. Ich denke, dass es eine wirklich schöne Geschichte über Anbetung ist. In fact, let me put it like this. In Wirklichkeit, lass es mich so ausdrücken. I believe in this story we see the difference between true worship and religious worship. Ich glaube, dass wir in dieser Geschichte den Unterschied zwischen wahrer Anbetung und religiöser Anbetung sehen. You know the story of Jesus visiting the house of Martha and Maria. Du kennst die Geschichte, als Jesus im Haus von Martha und Maria zu Besuch war. Maria is sitting down at Jesus' feet, listening to him. Maria sitzt zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Martha is running around like crazy. Martha rennt wie verrückt umher. Busy, busy, busy, busy serving Jesus. Sie ist beschäftigt, Jesus zu dienen. Now, from the natural speaking, Martha was the better host. Aber vom Natürlichen her war Martha die bessere Gastgeberin. Think about this. Listen, Jesus. Denk darüber nach. And you don't give him anything. Ehrengäste kommen in dein Haus und du gibst ihnen nichts. No coffee, no water, no food, nothing. Keinen Kaffee, kein Wasser, nichts zu essen, nichts. At least Martha took care of the guests. Wenigstens kümmerte sich Martha um die Gäste. Now, we understand that Martha had a problem with her heart. Wir wissen, dass Martha mit ihrem Herzen ein Problem hatte. Because in her heart she was mad at her sister, and that's a heart problem. Denn in ihrem Herzen war sie wütend auf ihre Schwester. Und das ist ein Problem des Herzens. I mean, I can understand why she was upset. Ich meine, ich kann verstehen, warum sie aufgebracht war. Because she's working hard and the sister's doing nothing. Weil sie schwer arbeitete und ihre Schwester rein gar nichts tat. Hardworking people are always upset at lazy people. Hart arbeitende Menschen sind immer über faule Menschen verärgert. And lazy people are always irritated by hardworking people. Und faule Menschen sind immer durch hart arbeitende Menschen irritiert. So we have the same dynamic right here. Hier haben wir genau die gleiche Dynamik. But I want to look at the deeper lesson of this story. Ich will jedoch die tiefere Lektion in dieser Geschichte anschauen. Because in reality it is about worship. Denn in Wirklichkeit geht es um Anbetung. Let's look where and why it is about worship. Lass uns schauen, wo und warum es sich hier um Anbetung handelt. Look at verse 38. Schau dir Vers 38 an. Look, in Luke 10, verse 38, it says this. Schau, in Lukas 10, Vers 38 steht folgendes. Now it happened as they went that he entered a certain village and a certain woman named Martha welcomed him into her house. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Who welcomed him in the house? Martha or Mary? Wer hieß ihn willkommen, Martha oder Maria? It was Martha, not Mary. Es war Martha, nicht Maria. So if Martha welcomed him in the house, why was she upset when Mary was sitting there listening to him? Wenn Martha ihn im Haus aufnahm, warum war sie aufgebracht, dass Maria bei ihm saß und ihm zuhörte? So Martha had the problem. Martha hatte das Problem. Mary could say, well, you invited him, it's your guest. Maria hätte sagen können, nun, du hast ihn eingeladen, es ist dein Gast. You take care of him. Du kümmerst dich um ihn. But none of these things are really important. I want to show you some really deep worship lessons here. Aber nichts davon ist wirklich wichtig. Ich will dir hier eine wirklich tiefe Lektion über Anbetung zeigen. First of all, false expectations. Erstens, falsche Erwartungen. Remember, worship has nothing to do with song. It's a heart attitude of true surrender. Erinnere dich, Anbetung hat nichts mit Liedern zu tun. Es ist eine Herzenshaltung von wahrer Hingabe. Why did Martha get resentful? Warum wurde Martha verärgert? Because she had false expectations. Weil sie falsche Erwartungen hatte. She expected Mary to do something which Mary didn't, so she got resentful. Sie erwartete von Maria, dass sie etwas tat, was sie aber nicht tat. Also wurde sie verärgert. But look, isn't it interesting? Martha invited Jesus. Schau, ist das nicht interessant? Martha lud Jesus ein. Martha served Jesus. Martha diente Jesus. But Martha also got resentful at Jesus. Doch Martha ärgerte sich auch über Jesus. She said, Lord, tell her. Sie sagte, Herr, sage ihr. Like, you come into my house and you ignoring my sister, tell her to do something. Sowas wie, du kommst in mein Haus und du ignorierst meine Schwester, sage ihr, dass sie etwas tun soll. So Martha was resentful at both at Mary and at Jesus. Martha war also verärgert über beide, über Maria und über Jesus. Why is this a picture or a deep lesson about worship? Warum ist das ein Bild, eine tiefe Lektion über Anbetung? Because if true worship is true surrender, weil wenn wahre Anbetung wahre Hingabe ist, surrendered people never get resentful. Werden hingegebene Menschen nie nachtragend. Because it's not about you anymore. Weil es nicht mehr um dich geht. You see, the very fact that she got resentful meant that she was not surrendered at all. Siehst du, die Tatsache, dass sie verärgert wurde, bedeutete, dass sie überhaupt nicht hingegeben war. So you see that I am working hard. Ich arbeitete schwer. She had expectations. Surrendered people don't have expectations. Sie hatte Erwartungen. Hingegebene Menschen haben keine Erwartungen. So true worshippers in the sense of the Bible will never get resentful. Wahre Anbeter im Sinn der Bibel werden nie nachtragend. Because if you are surrendered completely to God, what's there to be resentful about? Weil wenn du vollkommen Gott hingegeben ist, was gibt es da noch, worüber du dich ärgern kannst? But if we have all these false expectations, false expectations also always cause you disappointment. Aber wenn wir immer falsche Erwartungen haben, falsche Erwartungen führen immer zu Enttäuschungen. That's so. And this disappointment will cause also then resentment. Diese Enttäuschung wird auch Ärger verursachen. So, are you resentful? Bist du nachtragend? Are you disappointed? Bist du enttäuscht? Oh, this brother didn't do this, this church didn't do this, they didn't do the other. Oh, dieser Bruder hat nicht das getan, diese Kirche hat nicht dies getan, diese haben, jene haben. And Jesus didn't do anything either. Und Jesus hat auch nichts gemacht. Worship. Anbetung. Surrender. Hingabe. And you can deal with your heart. Und du kannst mit deinem Herzen umgehen. See you tomorrow. Sehe dich morgen.